Von den Wohltaten, sechstes Buch, 30 bis 34. 30. Ist's nicht eine traurige, weit wegzuwünschende und wegzutreibende Gelegenheit, wenn man, um dankbar sein zu können, erzürnte Götter nötig hat? Erkennst du nicht auch daran, wie unrecht es ist, weil es ja dem besser geht, dem du nicht dankbar bist? Stelle dir doch einmal recht vor, was Gefangenschaft ist und Ketten und der Zustand eines Angeklagten und Sklaverei, Krieg, Armut, das sind die Gelegenheiten, die du dir wünschest. Wenn sich jemand mit dir einlässt, so kommt er nur dadurch von dir los. Solltest du nicht vielmehr wünschen, dass derjenige, dem du sehr viel zu verdanken hast, mächtig und beglückt sei? Denn, wie gesagt, was hindert dich denn auch, den Beglücktesten Dank zu erstatten, wozu es dir niemals an dem mannigfachsten Stoffe fehlen wird? Wie? Weißt du denn nicht, dass man auch Reichen die Schuld abträgt? Und ich will dich ja erst nicht dazu anhalten, wenn du nicht Lust hast. Mag Wohlstand und Glück auch gar kein Bedürfnis haben, ich will dir doch etwas nennen, woran gerade die am höchsten gestellten großen Mangel haben, was denen abgeht, die alles besitzen, nämlich ein Mann, der die Wahrheit sage und denjenigen, welcher von Lügnern übertäubt, weil er nur Schmeicheleien statt Wahrheit zu hören gewohnt ist, die Wahrheit gar nicht mehr erkennt, gegen die zusammenflüsternde Verschwörung der Falschen in Schutz nehme. Siehst du nicht, wie solche Leute in ihr Verderben rennen, weil die Freiheit zu Grabe gegangen ist und die Treue herabgewürdigt zu Sklavengehorsam, wo niemand seines Herzens Meinung sagt, zum Raten oder zum Abraten, sondern man in Schmeicheleien sich überbietet und alle Vertrauten nur einen Dienst, nur einen Wettstreit haben, wer seinen Trug in die schmeichelhaftesten Worte einkleiden könne. So misskennen sie dann ihre Kräfte, und während sie sich so groß glauben, als man ihnen vormacht, zetteln sie unnötige, entscheidungsvolle Kriege an, zerreißen sie die heilsame und notwendige Eintracht, ihrer Erbitterung folgend, die niemand zu besänftigen suchte, vergießen sie das Blut von Tausenden, bestimmt, am Ende ihr eigenes auszuströmen, während sie etwas, das sie nicht kennen, für das Gewisse gewinnen, und sich anders stimmen zu lassen, achten sie nicht minder schimpflich, als zu unterliegen, und halten für ewig, was gerade dann am meisten wankt, wann man es aufs Höchste getrieben hat. Ungeheure Reiche haben sie über sich und die ihrigen zusammengebrochen und nicht eingesehen, dass sie auf jenem Schauplatze der von eiteln und schnell zerrinnenden Gütern schimmerte, von dem Augenblick an jegliches Unheil hätten erwarten sollen, da es ihnen nicht mehr möglich war, eine Wahrheit zu hören. 31. Als Xerxes Griechenland den Krieg ankündigte, da war niemand, der nicht das eitle Herz aufreizte, das da vergaß, auf welch hinfällige Güter es pochte. Der eine sprach, sie werden ob der Kriegserklärung zusammensinken und auf das erste Gerücht von seinem Anzuge die Flucht ergreifen. Ein anderer, es sei nicht zu zweifeln, mit jener Masse könne Griechenland nicht nur besiegt, sondern überdeckt werden. Es sei eher zu besorgen, sie werden die Städte entvölkert und verlassen finden, und es werden nach der Feinde Flucht nur ungeheure Einöden übrig sein und keine Gelegenheit, die gewaltigen Streitkräfte spielen zu lassen. Ein dritter. Kaum sei die Welt weit genug für ihn, zu eng sei das Meer für seine Flotten, die Lager für seine Soldaten, die Ebenen für die Entwicklung seiner Reiterscharen, kaum dass die Luft Raum habe, wenn jede Hand ihre Pfeile abschießen sollte. Während auf solche Weise von allen Seiten her des Großsprechens so viel war, daß den in der höchsten Meinung von sich selbst verrückten Menschen ins Feuer brachte, sprach der einzige Demaratus aus Lacedämon. Gerade von dieser Menge, auf die er sich so viel einbilde, der Unbeholfenen und Unhandsamen, habe ihr Anführer zu fürchten. Die habe nicht Kraft, nur Gewicht. Was über das Maß sei, könne nie gelenkt werden, und alles, was nicht gelenkt werden kann, dauere auch nicht lange. In der ersten Gebirgsgegend, sprach er, wo die Spartaner auf dich stoßen, werden sie dich erfahren lassen, wer sie sind. Jene Tausende von Völkerschaften werden durch 300 Mann aufgehalten werden. Diese werden stehen auf dem Boden angeheftet und den ihnen übergebenen Engpass schützen und mit ihren Leitern verrammeln. Ganz Asien wird sie nicht von der Stelle bringen. Dieses gewaltige Dreuen des Krieges und diesen Angriff, mit dem fast das ganze Menschengeschlecht über sie herfällt, eine Handvoll Leute wird das alles zum Stillstand bringen. Wenn dich schon die Natur, deren Gesetze du umkehrst, hinüberlässt, auf einem Fußpfade wirst du stecken bleiben und berechnen können, wie hoch sich dein Verlust belaufen werde, wenn du anschlägst, was dich Thermopyles Engpass gekostet. Du wirst dich überzeugen, es sei möglich, dass du in die Flucht geschlagen werdest, wenn du die Möglichkeit eingesehen hast, du könnest aufgehalten werden. Zwar werden sie an gar manchen Orten vor dir zurückweichen, als wären sie von einem Waldstrome weggeschwemmt, dessen erstes Anströmen gewaltigen Schrecken verbreitet. Hernach aber werden sie sich da und dort vereint erheben und dir durch deine eigene Masse zu schaffen machen. Es ist wahr, wenn man sagt, deine Kriegsrüstung sei größer, als dass die Gegenden, die du zu erobern vorhast, Raum dafür hätten. Aber dieser Umstand ist nicht zu unserm Vorteil. Gerade deshalb wird dich Griechenland besiegen, weil du zu groß bist. Du kannst dich selbst nicht nach deinem ganzen Umfange gebrauchen. Überdies, was das einzige Rettungsmittel ist, das wird dir nicht möglich sein, nämlich jedem Angriff alsbald zu begegnen, im Drange der Umstände zu Hülfe zu kommen und das Wankende zu stützen und zu festnen. Du wirst lange vorher besiegt sein, ehe du merkst, dass du überwunden seiest. Übrigens glaube nur nicht, dass dein Heer darum unwiderstehlich sei, weil selbst sein Führer dessen Zahl nicht kennt. Nichts ist so groß, dass es nicht zugrunde gehen könne, wenn auch keine andern Ursachen dazu kommen, so liegt in seiner eigenen Größe der Grund, dass es seinem Verderben zugeht. Was Demaratus voraussagte, ist eingetroffen. Den Mann, der Himmel und Erde in Bewegung setzte und, was sich ihm in den Weg stellte, ins Gegenteil umschuf, haben 300 Männer zum Stillstand gebracht, und nachdem Xerxes in ganz Griechenland umher Niederlagen erlitten, hat er den gewaltigen Unterschied einsehen gelernt zwischen einem Heer und einer Menschenmasse. Und dann hat Xerxes, beklagenswerter durch die Beschämung als durch den Verlust, dem Demaratus seinen Dank bezeugt, weil er allein ihm die Wahrheit gesagt hätte und ihm erlaubt zu bitten, was er wollte. Derselbe bat, dass er in Sardes, der größten Stadt Asiens, zu Wagen einziehen dürfte, den vollen Königsschmuck auf dem Haupte tragend, was sonst nur Königen gestattet ward. Die Belohnung hatte er verdient, bevor er darum bat. Aber was ist das für eine klägliche Nation, in der sich niemand findet, dem Könige die Wahrheit zu sagen, außer ein Mann, der sie nicht einmal des eigenen Vorteils wegen sagte, weil er kein Perser war. 32. Der vergötterte Augustus schickte seine über allen Schimpf von Schamlosigkeit hinaus in Unzucht versunkene Tochter in die Verbannung und machte den Schandfleck des Herrscherhauses weltkundig, daß sie ehebrecherische Buben scharenweise zu sich gelassen, daß sie bei nächtlichen Gelagen die Stadt durchschwärmt, daß selbst das Forum und die Schiffsschnäbel, Redebühne, von wo aus ihr Vater das Gesetz über den Ehebruch gegeben, von der Tochter zum Hurenplatz gemacht worden, und daß sie täglich zur Marsyas-Statue gewandelt, da sie aus einer Ehebrecherin zur feilen Dirne geworden, einen Freibrief für jede Ausschweifung darin suchte, daß sie nicht einmal wußte, mit was für ehebrecherischen Buben sie zu tun hatte. Solche Geschichten, die der Herrscher freilich auf der einen Seite bestrafen, auf der andern aber hätte verschweigen sollen, weil in gewissen Fällen die Schande auch auf den Bestrafenden zurückfällt, hatte er, indem er seinen Unwillen nicht genug zu beherrschen wußte, zum Stadtgespräch gemacht. Darauf, als nach einiger Zeit Scham an die Stelle des Zorns trat, seufzte er oft darüber, daß er jene Dinge nicht mit Stillschweigen verdeckt hätte, wovon er so lange nichts erfahren, bis ohne Schande nicht mehr davon zu reden war, und rief aus: Solches wäre mir nimmermehr begegnet, wenn entweder Agrippa oder Mäzenas noch gelebt hätte. So schwer also hält es, wenn man auch tausende von Menschen hat, zwei einzige zu ersetzen. Legionen werden zusammengehauen, und auf der Stelle sind neue geworben. Eine Flotte geht in Trümmer, und in wenigen Tagen schwimmt eine neue. Öffentliche Bauwerke brennen nieder, es erheben sich bessere als die vom Feuer verzehrten. Aber das ganze Leben lang bleibt eines Agrippa und Mäzenas Stelle unausgefüllt. Was soll man denken? Hat es wohl an Ähnlichen gefehlt, die er hätte annehmen können? Oder lag die Schuld an ihm, da er lieber gesucht sein, als sich umsehen wollte? Wir haben keinen Grund zu glauben, dass Agrippa und Mäzenas ihm die Wahrheit zu sagen pflegten. Wären sie am Leben gewesen, sie wären auch unter denen gewesen, die ihm die Sache verheimlichten. Die Herrscher haben es in ihrer Natur und Art, dass sie, was dahin ist, zur Herabsetzung des Vorhandenen preisen und denjenigen die Tugend der Aufrichtigkeit zuschreiben, von welchen sie nicht mehr zu besorgen haben, die Wahrheit hören zu müssen. 33. Doch, um zu meinem Zwecke zurückzukehren, du siehst, wie leicht es ist, sich dankbar zu erweisen gegen Glückliche und solche, die auf den höchsten Gipfel menschlicher Macht gestellt sind. Sage ihnen nicht, was sie hören wollen, sondern was sie stets wünschen werden, gehört zu haben. In die von Schmeicheleien angefüllten Ohren dränge auch einmal die Stimme der Wahrheit. Gib ihnen einen nützlichen Rat. Du willst wissen, was du einem Glücklichen tun kannst. Mache, dass er seinem Glücke nicht traut, dass er sich überzeugt, es wolle mit vielen und treuen Händen festgehalten sein. Machst du dich nicht sehr um ihn verdient, wenn du ihm auch nur ein einzig Mal das törichte Vertrauen auf die beständige Dauer seiner Macht aus dem Herzen reißest und ihn überzeugst, was der Zufall gab, sei veränderlich und gehe mit größeren Schritten dahin, als es kommt, und nicht in demselben Verhältnisse, wie man zur Höhe kam, sinke man herab, sondern oft sei das höchste Glück und das äußerste Unglück dicht aneinander. Du kennst der Freundschaft hohen Wert nicht, wenn du nicht einsiehest, viel gebest du dem, welchem du einen Freund gibst, ein Gut, das nicht nur für Familien, sondern das für Jahrhunderte eine Seltenheit ist und woran es nirgends so sehr fehlt, als da, wo man es im Überflusse zu haben glaubt. Meinst du denn, jene Register, mit denen teils das Gedächtnis, teils die Hand der Namensschreiber kaum fertig wird, seien ein Verzeichnis von Freunden? Das sind keine Freunde, die in großen Scharen an die Türen klopfen und die für die erste oder die zweite Audienz abgeteilt werden. Das ist ein alter Brauch der Könige und derer, die Könige vorstellen wollen, daß man ein Verzeichnis von der Schar der Freunde hält. Es ist dem Übermut eigen, den Zutritt und die Berührung seiner Schwelle hoch anzuschlagen und es als eine Gnade zu gewähren, daß du näher an der Türe sitzen und deinen Fuß zuerst in das Haus setzen darfst, wo dann noch manche Türe ist, die auch den Eingelassenen noch nicht offen steht. 34. Bei uns waren Gaius Gracchus und bald nach ihm Livius Drusus die allerersten, die es einführten, ihren Anhang abzusondern und die einen besonders anzunehmen, die andern mit mehrern zugleich, wieder andere in Masse. So kam es, daß sie die Freunde vom ersten Range hatten, Freunde vom zweiten, niemals wahre. Das soll ein Freund sein, dessen Besuch abgemessen ist? Oder kann dir die Treue dessen zu Gebote stehen, der durch die nicht ohne Erschwerung geöffnete Türe nicht sowohl hineingeht, als nach dem zufälligen Erscheinen hineinkommt? Es soll einem möglich sein, es dahin zu bringen, daß seine Freimütigkeit keine Fesseln mehr kennt, wenn er das allgemeine und auch von Unbekannten gebrauchte Wort »Guten Tag« erst dann aussprechen darf, wenn die Reihe an ihm ist? Magst du daher zu einem solchen Herrn kommen, zu welchem du willst, dem Besuche zu machen, die ganze Stadt in Bewegung ist, magst du auch ganze Gassen von dem gewaltigen Andrange besetzt und die Straßen von den Scharen der hin und her Wandelnden vollgefropft sehen, so wisse dennoch, wenn du hinkommst, so triffst du alles voll von Menschen, leer von Freunden. Im Herzen hat man sich umzusehen, wenn man einen Freund will, nicht im Vorhofe des Hauses. Dorthin muß man ihn stellen, dort festhalten und tief im Gemüte bewahren. Solche Lehren gib deinem Wohltäter, so bist du dankbar. Du hältst wenig von dir selbst, wenn du nichts nütze bist, außer man sei im Elende, wenn du für nichts bist, solange man sich im Glücke befindet. Auf dieselbe Weise, wie du dich in schwierigen und in unglücklichen und in unerfreulichen Lagen verständig benimmst, indem du in bedenklichen Fällen mit Klugheit, in unglücklichen mit Kraft, in erfreulichen mit Mäßigung handelst, kannst du dich auch dem Freunde für jeden Fall nützlich machen. Wenn du ihn im Unglücke nicht verlassen willst, ohne es jedoch herbeizuwünschen, so wird doch wohl bei dem großen Wechsel der Geschicke, wenn du es auch nicht wünschest, gar vieles eintreten, was dir Gelegenheit gibt, deine Freundestreue an den Tag zu legen. Nicht wahr? Wenn einer einem andern Reichtümer wünscht, mit dem Gedanken, daß er auch sein Teil davon bekommen möge, so hat es zwar den Schein, als wünsche er dem andern zu gut, aber es ist ihm eben doch um sich selbst zu tun. Gerade so ist's bei dem, der seinem Freunde irgendeine Not wünscht, um dieselbe durch seinen Beistand und durch seine Treue zu heben. Er tut, was der Undankbare tut. Er denkt zuerst an sich selbst, und es ist ihm nicht zu viel, daß derselbe ins Elend komme, wenn nur er dankbar sein kann, der aber gerade in diesem Fall undankbar ist. Er will sich erleichtern und gleichsam von einer schweren Bürde freimachen. Es ist ein großer Unterschied, ob es dir mit deiner Dankerstattung eilt, damit du eine Wohltat vergelten könnest oder damit du der Schuld loswerdest. Wem es darum zu tun ist, dass er vergelte, wird sich wohl in das Glück des andern fügen und wünschen, dass ihm eine geschickte Gelegenheit komme. Wer aber nichts als sich frei machen will, der wird dazu zu kommen suchen, gehe es dem andern, wie es wolle, und das ist eine niederträchtige Gesinnung.